Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen zu einer neuen Talk-Woche. Telefon-Talkshow-Woche. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, das ist die Telefonnummer. Die kostet euch keinen Pfennig. 0800 5678 111. Und die Faxnummer 0800 5678 110. Heute Nacht können wir uns über alles unterhalten, über das ihr euch gerne unterhalten wollt, gerne mit mir unterhalten wollt. Und ich bin gespannt jetzt auf Mirko. Mirko ist der Erste, 20 Jahre alt. Hi. Ja, hallo Domian. Mirko, was ist denn dein Thema? Ja, also, mein Thema ist was ganz anderes, wie ich deinen Leuten erzählt habe. Hey. Und zwar versuche ich schon seit, ungelogen, seit August in deine Sendung reinzukommen, bei den offenen Themen. Jetzt werde ich mal ganz streng sein. Du sagst mir ein Stichwort, um was es geht. Und zwar um ganz, ganz schlimme Krankheit, um Liebeskummer. Mhm. Wie stark ist denn dieser Liebeskummer? Bei mir sehr stark, eben schon seit Oktober. Ich bin anderthalb Jahre, fast zwei Jahre fast eigentlich schon, mit meiner Freundin zusammen. Mhm. Und die ist jetzt seit dem 13. Juli in Austausch nach Australien. Mhm. Mirko, pass mal auf. Ich möchte, dass hier ganz faire Bedingungen für alle Leute herrschen. Du hast meine Mitarbeiter am Telefon angelogen und präsentierst mir jetzt ein anderes Thema. Das finde ich nicht in Ordnung. Ich nehme dich aber mit deinem Thema ernst und wenn du möchtest, kannst du gerne mit meiner Psychologin sprechen. Aber ich finde, es muss ja klar für alle die gleichen Regeln gelten. Deswegen möchte ich mich jetzt gerne von dir verabschieden. Darf ich noch was zu sagen? Nee, darfst du nicht. Bitte, bitte. Nein, wir rufen dich gleich nochmal an, dann kannst du auf jeden Fall mit der Elke reden und dann ist es okay. So, Hagen ist der Nächste. Fängt ja gut an diese Woche. Hagen, 20 Jahre, guten Morgen. Guten Morgen. Ich hoffe, du sagst genau das, was du meinen Leuten gerade erzählt hast. Ja, was sollte ich anderes? Das fliegst du sofort auch raus. Wenn ich wissen will, wie es weitergehen soll, bleibt mir ja nichts anderes übrig. Sag mal, ich bin ja erstmal sehr erfreut über deinen Namen, muss ich sagen. Als junger 20-jähriger Mann Hagen zu heißen, finde ich toll. Ja, da muss ich gleich die Wahrheit sagen. Ich habe eben schon, also ich habe mich... Ist das nicht dein Name? Im Vorfeld schon, also ich habe das gesagt, damit halt niemand weiß, wer ich... Ach, du heißt gar nicht Hagen. Ja, also ich finde es einen schönen Namen. Es ist ein toller Name. Ja, sonst wäre er mir, glaube ich, nicht eingefallen. Wer denkt heute schon... Du heißt wahrscheinlich Sven oder Mirko oder Marco oder irgendwie alle so heißen. Der also Daniel. Wenn ich jetzt sagen würde, wie ich heiße, dann wäre ich ja irgendwie seltsam. Okay, also dein Thema, Hagen, wenn du auch nicht Hagen heißt. Ja, also mein Thema, also es ist, ich weiß nicht ganz genau, wie ich das alles ausdrücken soll. Denn es ist halt das erste Mal, dass ich auch so wirklich mit wem drüber rede. Mhm. Es geht darum, dass ich vor kurzem erst, nicht, also ich bin mir persönlich mittlerweile sehr sicher, dass ich dann doch eher... homosexuell, also das ist so ein dummes Wort, ich weiß auch wirklich nicht, wie ich das in Worte fassen soll, weil ich selbst persönlich, also gedanklich noch gar nicht so damit konfrontiert war mit mir selbst, wie ich bisher aufgewachsen bin und so. Also ist dein Thema, mein Thema im weitesten Sinne coming out? Ja, das auch, also auf jeden Fall. Also zwar nicht so, dass ich jetzt über das Fernsehen jedem irgendwie sagen möchte, hallo, ich bin's und... Aber für mich persönlich auf jeden Fall. Was war denn jetzt so die Hauptmotivation, hier anzurufen? Weil ich deinen Rat hören wollte, weil ich wirklich nicht weiß, wie ich das... Dann formulier mal das Problem, was du hast, in vielleicht an eine Frage, wenn du einen Rat hören möchtest. Also es ist vielleicht ein bisschen umfassender. Wenn ich dazu vielleicht erstmal erzählen, wie ich überhaupt in diese Situation gekommen bitte, bin. Bitte, ja, klar. Also ich bin seit fast zweieinhalb Jahren in einer festen Beziehung mit einer Frau. Also sie ist 19, ich 20, wie du ja schon gesagt hast. Und ich liebe sie wirklich, also auf der geistigen Ebene habe ich mittlerweile, also noch dazu, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich fange mal einfach ganz klar an. Ja, fangen wir ganz klar an. Ja. Du hast schon eine sehr tiefe Bindung zu dieser Frau. Das sehr, also das war auch wirklich eine sehr schöne, also war es schon wieder so abschließend gesagt, weil ich nicht weiß, wie sie reagiert. Wie kommt denn jetzt, ich meine, das fällt ja auch nicht, eigentlich nicht so vom Himmel, wie kommen denn jetzt deine Gedanken in dir zustande, dass du eventuell eine, sagen wir es erstmal, etwas Bisexuelles hast oder was Schwules hast? Warum? Wie kommst du darauf? Also es liegt daran, dass ich auch bevor ich meine Freundin kennengelernt hatte, keinen sexuellen Kontakt hatte, weder in der harmlosesten Art noch, dass es wirklich zum Vollzug des Aktes gekommen ist. Mit niemandem, also weder mit Frau noch mit Mann? Noch, nee, gar nicht. Und dass ich also am Anfang der Beziehung gedacht habe, dass halt erst so ein gewisses Vertrauen und halt das Miteinander noch kommen muss, um halt dann wirklich dabei das zu empfinden, wo halt viele Leute einem erzählt haben, ja, und wenn man dann sich wirklich liebt, dann ist das was ganz was anderes als meinetwegen diese Erkundungsphase. Dieses ist also jetzt nicht eingetreten nach 2 Jahren? Nein. Und bist du denn heimlich verliebt, auch in vielleicht in einen Mann, oder guckst du gerne Männern nach? Also ich versuche, dass mir das nicht passiert, weil ich halt immer so ein schlechtes Gewissen. Also du bist aber nicht, ich will mal so den Sachverhalt wissen, deswegen frage ich dich jetzt immer mal so zwischendurch, so staccato-mäßig. Du bist nicht verliebt in einen Mann im Moment? Im Moment nicht, nein. Aber du kannst nicht abstreiten, dass du eigentlich doch auch schon mal gerne zu Männern hinguckst oder zu Jungs auf der Straße. Ja, und da ist es auch schon mal zu einem Kontakt gekommen, der ist allerdings dann nicht wirklich auch zum Vollzug dann wieder gekommen, denn da habe ich dann vorher dann die Bremse gezogen. Wie weit ist denn der Kontakt gediehen? Der ist, fing halt an mit Petting und dann leicht oral, und dann irgendwann habe ich mir gedacht, was passiert ihr eigentlich? Ist das passiert, während du mit deiner Freundin zusammen warst? Ja. Das hat dir schon aber Spaß gemacht, mit dem Mann da was zu machen. Ja, ich habe da schon gemerkt, dass obwohl es halt noch gar nicht wirklich so weit gekommen ist, dass das halt was ganz anderes war. Wie ist das denn jetzt, wenn du mit deiner Freundin schläfst? Oder schlaft ihr überhaupt noch miteinander? Das hat auch immer mehr abgenommen, bis mittlerweile schon seit bestimmt 2-3 Monaten gar nicht mehr. Und was mir dann auch immer so wehtut, ist, dass sie auch schon mir gegenüber ihre Zweifel halt formuliert hat, dass sie halt denkt, es liegt an anderen Frauen oder so. Und ich würde an deiner Stelle das sehr ernst nehmen, dass du selbst jetzt, obwohl akut gar kein Mann da ist und keine Verliebtheit da ist, dass du dir ja so plastische Gedanken machst, dass du eventuell schwul sein könntest. Und ich glaube, jetzt sage ich mal was ganz Hartes, was dir vielleicht im Moment gar nicht so recht sein mag, aber ich glaube, das Beste wird sein, oder es wird sogar darauf hinauslaufen, dass du dich über kurz oder lang von deiner Freundin trennen wirst müssen. Ja, soweit habe ich auch schon gedacht, nur weiß ich halt nicht, weil ich halt wirklich, und dann sie als Person liebe ich wirklich. Ja, aber es scheint ja keine Beziehung zu sein zwischen euch beiden. Und du wirst dem Mädchen ja auch nicht gerecht. Stellt sich ja was anderes. Die stellt sich ja eine richtige Liebesbeziehung vor. Ja. Und du willst sie eigentlich nur als Freundin haben. Ne? Das wäre deine Idealvorstellung, so höre ich das daraus. Ja, also wenn ich das hinbekommen würde, dass sie halt nicht... Ich weiß ja nicht, ob sie es versteht oder ob sie dann vielleicht... Manche kommen ja auf so seltsame Gedanken, wie sie wären dran schuld, dass man jetzt oder... Nein, das ist also Unsinn. Also so wie ich sie kenne, glaube ich auch nicht, dass sie so weit... Aber ich weiß nicht, wie sie reagiert in der Situation. Ja, das ist jetzt auch erstmal egal, wie sie reagiert. Entscheidend ist, dass du eine klare Linie für dich finden musst. Und die klare Linie scheint mir zu sein, dass du dich jetzt über kurz oder lang, und ich glaube doch bald, möglichst bald von dem Mädchen als Beziehung verabschieden solltest. Wenn sie das möchte, dass ihr eine freundschaftliche Ebene miteinander findet, ist es gut. Aber ich finde, du solltest auch respektieren, wenn sie sagt, nein, das möchte ich dann erstmal auch nicht. Das tut mir vielleicht zu weh. Ja. Und dann musst du sehen, dass du dein eigenes Leben erstmal lebst und dich auch vielleicht mal ein bisschen in die Schulenszene begibst oder halt mal siehst, wie alles sich so entwickelt. Ja. Das wäre jetzt erstmal mein Rat und meine Meinung. Für dich. Hagen, der du nicht Hagen heißt. Du musst dich von dem Mädchen trennen, mein Lieber. So ist es. Aber richtig. Ja, also ich sehe ein, dass das einzig... Also sonst, ich weiß halt nur nicht, wie ich das machen soll, ob ich jetzt einen windigen Grund mir erfinde. Nein, du sagst, nein, natürlich nicht. Du musst dir die Wahrheit sagen, Mensch. Das habe ich jetzt vorausgesetzt, dass das so ist. Du sollst keinen windigen Grund, du sollst das Mädchen auch nicht belügen, du sollst ihr klipp und klar sagen, pass auf, ich habe da was in mir entdeckt, das scheint stärker zu sein. Ich glaube, ich möchte erstmal diesen Weg ausprobieren und versuchen. Das gibt nichts mit uns beiden. Ja. So musst du es ihr sagen. Und das ist unter Umständen bitter und krass vielleicht auch, aber so ist es nun mal. So musst du es auch tun. Was dann allerdings auch wirklich noch mit reinspielt, ist, dass sobald der Schritt erstmal getan ist, und ich das einer Person gegenüber gesagt habe, dass es dann ja vor anderen sehr wichtigen Personen in meinem Leben auch nicht verheimlicht bleiben kann, vielleicht. Zum Beispiel meinen Eltern. Vielleicht, aber das ist dann erstmal der nächste Schritt. Aber du hast es schon vor Hunderttausenden jetzt hier gesagt. Obwohl natürlich anonym, das ist mir schon klar. Ja. Mein Lieber, ich wünsche dir alles Gute und geh jetzt mal diesen Weg, das scheint mir dein Lebensweg wirklich zu sein, zumindest die nächste Zeit. Alles Gute. Ja, eine Frage habe ich noch. Und zwar mit der Akzeptanz zum Beispiel in meinem Freundeskreis. Mhm. Die sind alle, also meine Eltern zum Beispiel sind sehr konservativ und die Freunde, mit denen ich bisher halt verkehrt bin, die waren zwar nicht, also nicht alle sind so, aber viele waren halt sehr auf diesen Machismo, auf dieses Männlichkeitsdenken verfallen und ich komme mit denen sehr gut klar. Ja, und ich habe Angst, dass die mich verstoßen, sobald sie das erfahren. Das ist natürlich jetzt der klassische Weg, den jeder, der diese Seite in sich entdeckt, gehen muss. Du wirst erleben, dass einige Leute blöd auf dich reagieren, aber du wirst auch erleben, dass einige Leute dich genauso weiter akzeptieren wie bisher. Und die blöd auf dich reagieren, die musst du halt dann wirklich dann auch, die musst du vergessen. Ja. Also, ab ins Coming Out. Tschüss, Hagen. Tschüss. Danke. Nadine ist dran. Nadine ist 22 Jahre. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen, Domian. Nadine, was ist dein Thema? Mein Thema ist, ich bin seit 5 Jahren mit meinem Freund zusammen. So lange schon? Ja, und am Mittwoch habe ich erfahren, dass ich schwanger bin. Wann? Am Mittwoch? Mhm. Und er will unbedingt, dass ich abtreibe. Mhm. So habe ich den noch nie gesehen. Bitte? So habe ich den noch nie gesehen. Wie hat er denn reagiert? Sehr aggressiv, sehr heftig? Ja. Ja, und dass ich das nicht behalten kann, dass ich unser Leben zerstöre und was wir uns jetzt alles aufgebaut haben, ob ich das alles ab. Was habt ihr euch denn alles aufgebaut? Wir haben eine tolle eigene Wohnung. Ja. Mhm. Ja, wir unternehmen viel, wir fahren viel im Urlaub. Mhm. Habt ihr denn bisher mal über das Thema Kind geredet, wenn ihr so lange zusammen seid? Müsste das doch eigentlich auch schon mal an der Tagesordnung gewesen sein? Ja, wir haben immer so rumgeschlagen, dass wir im Jahr 2000 heiraten. Mhm. Und dass das dann alles langsam kommen kann, aber jetzt ist das halt jetzt soweit und das haben wir absolut nicht einverstanden. Wie alt ist er? Er ist 24. 24 Jahre alt. Mhm. Wie ist nach 5 Jahren, ich meine, du bist sehr jung und ihr wart super jung, als ihr euch dann kennengelernt habt. Ja. Wie würdest du denn eure Beziehung beschreiben, eure Liebe beschreiben? Das eigentlich? Ist perfekt eigentlich. Mhm. Weißt du, alle meine Freundinnen, die haben mich total beneidet. Ich hätte damit nie gedacht, dass der so reagiert, das war der absolute Knaller für mich. Das war noch schlimmer als das andere. Das andere? Was denn? Ja, dass ich schwanger bin. Seine Reaktion, damit hätte ich nie gerechnet. Hätte mir das vor einer Woche an erzählt, hätte ich den für verrückt gehalten. Mhm. Also er lehnt das kategorisch ab? Ja. Gar kein Thema für ihn? Gar nicht. Gar nicht. Wie ist es denn bei dir? Bist du jetzt nur geschockt, dass er so reagiert hat? Oder bist du selbst auch hin und her gerissen und weißt nicht genau, ob du es möchtest? Ich bin selber auch hin und her gerissen. Mhm. Ich habe das auf dem Ultraschall gesehen. Ich hatte schon einen Herzschlag und ich habe auch Angst, wenn ich das behalte, dass er dann sagt, ich hätte ihn erst untergeschoben oder so. Mhm. Ich habe den so noch nie gesehen. Er war total wütend. In der wievielten Woche befindest du dich? In der sechsten. Mhm. Sechste Woche, fünfter Tag. Mhm. Das ist aber jetzt wirklich ein ganz großes Problem. Das ist ein ganz großes Problem. Wenn du jetzt so dein Herz befragst, lass ihn mal doch mal zur Seite, obwohl ich weiß, wie schwierig das ist. Zu was würdest du denn eher tendieren? Na, ich glaub nicht, dass ich damit fertig werden würde. Also du würdest es behalten wollen? Ja. Du würdest nicht damit fertig werden, es abgetrieben zu haben? Ich glaube nicht. Also ich finde, das ist das Entscheidende. Du kannst dich nicht von der Reaktion deines Freundes in diese Richtung drängen lassen, eine Abtreibung vorzunehmen. Wenn du das Kind haben möchtest, dann muss das Kind doch auf die Welt kommen. Und wenn der so heftig reagiert, was ja eigentlich gar nicht verständlich ist, man kann ja sagen, okay, passt mir jetzt nicht in die Planung, aber wenn er sogar eure Beziehung und eure Liebe dadurch riskiert, dann ist dir das auch nicht wert, dass du mit dem zusammen bist. Sage ich jetzt mal. Ich kann das nicht verstehen. Der war nie so der. Manchmal täuscht man sich in Menschen, selbst wenn man sie sehr lange kennt. Das ist leider Gottes so. Auch wenn man sie meint, sehr, sehr gut zu kennen und sehr intim mit ihnen verbandelt ist. Habt ihr denn seitdem jetzt noch mal ein bisschen geredet, seit Mittwoch, oder ist es absolute Funkstille? Wir wohnen zusammen. Mhm. Ja, und gerade eben irgendwann um 10 haben wir uns nochmal heftig gestritten. Mhm. Und da habe ich gesagt, ich schlafe heute auch schon bei Yvonne, du kannst mich mal. Mhm. Ist so, wenn irgendwas ist, kannst du dich da melden oder du kannst über Handy anrufen. Und er hat sich nicht gemeldet. Was droht er dir denn an, wenn du sagst, hier, ich möchte es aber haben? Was sagt er denn dann? Ja, dass ich das dann ohne ihn machen kann, dass er da keine Lust zu hat, dass er jetzt nicht vorhat, Papa zu spielen und seine Gesellen. Also, er ist jetzt Geselle und er will jetzt Meisterschule machen. Mhm. Und er hat keine Lust drauf, da das zu verzichten auf alles. Mhm. Wie ist es denn überhaupt passiert? Wir haben immer mit Kondom verhütet, weil ich die Pille nicht so vertragen habe und ja. Und dann ist es doch passiert, trotz Kondom? Ja. Wie ist das möglich? Ja, ich weiß nicht, so. Ist es geplatzt? 100%ig geguckt haben wir danach auch nicht immer. Wie 100%ig geguckt habt ihr nicht immer? Ja, ob da alles drin ist. Er hat das ja meistens gemacht. Ich habe das ja dann gar nicht so mitgekriegt. Mhm. Ja, ja, das ist natürlich, letztendlich müssen sich natürlich beide richtig drum kümmern, ne? Ja, ist klar. Aber nun ist es nun geschehen, ne? Nun ist es geschehen. 3 Jahre gut gegangen. Also, na, ja gut, aber nun siehst du, wie sich das weiterentwickelt hat. Nadine, ich würde euch empfehlen, wenn er noch ansprechbar ist dafür, dass ihr zusammen beide zu einer Beratungsstelle geht. Wollte ich ja mit ihm hin. Will er auch nicht. Ich habe gesagt, ich kann alleine hingehen und ihm das erzählen, wenn irgendwas Neues da rumkommt. Hm. Also ich schlage jetzt vor, mach noch einen Versuch, ihm das nahezulegen, dass ihr zusammen zu einer Beratung geht. Wenn er das nicht will, du kannst ihn natürlich nicht dahin, an den Haaren dahin ziehen, dann geh alleine. Geh zu einer Beratungsstelle wie Pro Familia zum Beispiel oder zu einer anderen guten Beratungsstelle. Und deine Entscheidung, ich habe das ja im Gefühl, geht Richtung Kind. Und dann empfehle und rate ich dir, das so durchzuziehen. Das ist kein guter Charakterzug von diesem Jungen. Das ist kein guter Charakterzug. Selbst wenn ihm das jetzt nicht in den Kram passt, darf man so nicht reagieren. Und sich vor allen Dingen auch gegenüber der Freundin nicht so verhalten. Er sagt ja letztendlich zu dir, du und unsere Liebe ist mir nichts wert, wenn du nicht so handelst, wie ich es möchte. Ne? So sagt er dir das ja eigentlich. Ja. Und das ist ja, was ist denn das für ein Freund? Das ist doch mies, sowas. Das Problem noch nie so reagiert. Echt. Ja, aber egal, jetzt, was wir hatten. Jetzt hast du ihn so erlebt. Jetzt hast du eine Seite von ihm erlebt, die du bisher vielleicht überhaupt gar nicht kanntest. Und ich schlage vor, du unterhältst dich jetzt nochmal mit meiner Psychologin, mit der Elke Lunarski. Ja, das wäre, glaube ich, ganz gut. Das machen wir jetzt so. Du legst auf, du kennst das ja, und die Elke ruft dich gleich nochmal an. Okay. Nadine, alles Gute. Okay, tschüss. Danke. Ja, ciao. Cindy! 25. Hallo? Ja. Hallo Domian. Cindy, du musst viel lauter sprechen. Ja, hier ist Cindy, hallo. Ja, hier ist Jürgen, hallo. Und zwar mein Thema ist, ich habe Lust auf Sex, aber ich kann nicht. Du hast Lust auf Sex und du kannst nicht. Ja, das ist ganz komisch. Also mein Freund, der ist bei der Bundeswehr. Wir sind 4 Jahre miteinander schon zusammen. Somit erklärt sich alles. Du hast Lust auf Sex und du kannst nicht, weil er bei der Bundeswehr ist. Nein, so ist es ja nicht. Er ist ja am Wochenende da. Ach so. Also wir führen eine Wochenendbeziehung. Ja. Und das Problem ist eben halt, er kommt am Freitag nach Hause und wir setzen natürlich dadurch auch sehr viel an dieses Wochenende, weil wir uns, wie gesagt, die gesamte Woche nicht sehen. Mhm. Und ich freue mich ja auch auf ihn, obwohl wir sind eben halt schon, wie gesagt, 4 Jahre zusammen. Mhm. Und ich freue mich auf ihn und ich möchte natürlich auch Sex mit ihm haben in dem Moment, wenn er dann nach Hause kommt, klar. Aber es geht nicht. Also wir liegen dann im Bett abends oder so oder auch nachmittags, was weiß ich, und wir fangen dann an so zu kuscheln und hier und da und dann geht es dann los. Und aber wenn dann dieser eigentliche Akt kommt, dann verkrampfe ich mich und es geht einfach nicht mehr. Mhm. Wahrscheinlich, weil du unter dem ganz simplen Druck stehst, jetzt alles so möglichst so gut hinzukriegen am Wochenende wie irgend möglich. Ja, das haben wir eben halt auch schon mal in Erwägung gezogen, ne? Haben wir eben halt auch schon mal drüber gesprochen, weil wir uns eben halt auch oft mit diesem Thema befassen, weil er und ich, wir sind eben halt unglücklich dadurch, ne? Was, wie geht's ihm denn? Er könnte. Ja, er könnte, klar. Ja, klar. Also er könnte schon und ich meine... Ach Cindy, geht da doch einfach ein bisschen lockerer dran. Ich glaube, das ist wirklich so eine Kopfgeschichte, dass ihr oder du euch so unter Druck setzt. Ich meine, alles andere geht ja. Es geht also mit der Hand, es geht mit dem Mund, wie gesagt, es geht wirklich alles. Ja, wunderbar, dann macht es erstmal so. Ja, aber ich möchte das nicht immer so machen, Nein. weil er möchte ja im Endeffekt und ich auch, möchte eben halt auch richtigen Sex haben. Ja, das andere ist auch richtigen Sex immer. Das kann man so geil machen, dass es auch richtig ist. Ich würde das gar nicht so hochhängen an deiner Stelle. Ja, du musst mich mal verstehen, weil ich habe irgendwo auch Angst, dass unsere Beziehung kaputt geht. Ach, so schnell geht die Beziehung nicht kaputt, wenn ihr euch liebt. Ja, wir lieben uns. Ja, und vor allen Dingen, wenn ihr da auch viel drüber redet und euch oder ihnen das auch klar ist, dass das irgendwie so eine Druckgeschichte ist, unter der ihr steht, genießt euren Sex dann erstmal so auf der Ebene, wie ihr ihn dann praktiziert, und dann bin ich sicher, kommt er schon von ganz alleine. Du darfst dir bloß nicht vornehmen am Freitagabend oder Donnerstag, jetzt muss ich aber wirklich perfekt funktionieren am Wochenende. Dann funktioniert sowieso nicht. Runterhängen. Ich habe den Eindruck, du hängst es viel zu hoch. Wenn ihr beide euch liebt, ist das schon mal die halbe Miete, ist 90% der Miete. Und ihr könnt sogar Sex miteinander haben, wie du mir gerade beschrieben hast. Dann lasst es einfach erstmal auf dem Level laufen, auf der Ebene laufen, und dann wird sich das schon wieder einrenken, bin ich ganz sicher. Lasst es uns nicht zu sehr problematisieren, dann wird es noch schlimmer. Ja. Also es ist wirklich nicht so dramatisch, finde ich. Sage ich jetzt mal so. Es war früher eben halt anders. Ja, also, es wird auch wieder so sein. Ich habe Angst, dass es so ein, dass es eben halt so alltäglich wird, ne? Dass unsere Beziehung einfach alltäglich wird und dass es aufgrund dessen nicht mehr geht. Ja, aber die ist ja nicht alltäglich, wenn ihr euch halt nicht jeden Tag seht. Also insofern ist das ja kein, es ist ja nur eine Wochenendbeziehung. Ja, das stimmt, das ist es ja eben. Also Cindy, nicht so viel Kopf machen darüber. Gut. Ne? Alles klar. Und genießt den Sex so, man kann so wunderbar Schweinereien machen, ohne zu penetrieren. Also lass dir das von einem erfahrenen alten Mann gesagt sein. Alles klar. Okay. Tschüss, Cindy. Danke. Tschüss. Manche Menschen schicken mir ja Gedichte. Darüber freue ich mich bisweilen, wenn die Gedichte schön sind oder literarisch gar sind. Manche Menschen schicken mir auch versaute Gedichte. Zum Beispiel habe ich ja eins bekommen, Gedicht eines Junggesellen, obwohl geschrieben von einer Frau namens Bärbel aus, wie heißt das, Oberkotzen, kann ich nicht lesen, auf jeden Fall irgendwo in Bayern, 95145. Gedicht eines Junggesellen. Aufgewacht, mir brummt der Schädel. Neben mir ein nacktes Mädel. In der Stube riecht es sauer, an der Wand hängt kalter Bauer. Was das ist, haben wir ja am Freitag gelernt. Außerdem noch Trippersorgen, Überschrift der Montagmorgen. Sowas fällt den Leuten in Bayern ein, in Oberkotzen, wenn es denn Oberkotzen heißt. So, wen haben wir jetzt? Thorsten, 23 Jahre alt, guten Morgen. Jo, hi Jürgen. Jo, was ist dein Thema? Ja, Gefahrenquelle Krankenhaus. Bitte? Gefahrenquelle Krankenhaus. Gefahrenquelle Krankenhaus? Yes. Ich gehe erstmal davon aus, dass du im Krankenhaus arbeitest. Nee, ich lag im Krankenhaus. Und ich habe aber einen Kollegen, der im Krankenhaus arbeitet, ist richtig. Daher weiß ich das auch. Warum lagst du im Krankenhaus? Ich lag im Krankenhaus wegen einer banalen Augenoperation. Es war eine Operation am grauen Star, es musste entfernt werden, und ich dachte, gehst du mal rein, kann nichts passieren. Tja, ist was passiert. Es ist was passiert. Daher Gefahrenquelle, erzähl. Ich habe mich im Krankenhaus mit einem Keim angesteckt, der nannte sich Staphylococcus irgendwas, keine Ahnung, der normalerweise im Krankenhaus in der Form nicht auftreten darf. Das heißt, nach zwei Tagen fühlte ich mich schlapp und müde und wurde immer träger, und dann wurde mal prophylaktisch mir Blut abgenommen, und da stellte man fest, dass ich halt diesen Keim im Blut habe. Wie hast du den denn dir zugezogen? Tröpfcheninfektion. Tröpfcheninfektion? Ja, genau, richtig. Also nicht durch die Operation? Nee, also die Operation, die stand noch an. Ach so. Das war davor gewesen irgendwie. Ja, und dann wurde halt prophylaktisch eine Blutanalyse gemacht, und da stellte man halt fest, dass ich halt diesen Keim im Blut habe. Dann war halt ganz groß Tara und was machen wir jetzt? Und auf diesen Keim sprach wohl nur irgendwie ein Antibiotikum an, und das hat man mir dann wohl irgendwie verabreicht, und das schlug nicht an. Mittlerweile irgendwie war das ganze Zimmer infiziert. Ich lag nur mit vier Leuten auf einem Zimmer drauf, dann wurde Quarantäne ausgeübt, sag ich mal. Das heißt, das Zimmer wurde abgeschottet, die Pfleger kamen nur noch mit Kittel rein und Mundschutz, was absolut Banane war, weil ich sag mal, das waren diese Wegwerfkittel, diese Eimerkittel und diese Eimermundschütze. Das heißt, die Schuhe bleiben frei und man trägt den Keim lockerflockig halt nach draußen. Es ging halt dann so weit irgendwie, dass ich fast ein Multiorganversagen hatte, das heißt also Multiorganversagen, Herzstillstand etc. Aber davon konnte man gerade noch mal absehen, das heißt, ich habe gerade eben noch die Kurve gekriegt. Gott, wie lange hast du denn dann im Krankenhaus zugebracht? Ja, knapp einen Monat. Monat. Und dann bist du operiert worden? Dann bin ich operiert worden, ja, aber nicht in dem Krankenhaus. Wie hat man das denn letztendlich dann in den Griff bekommen? Mit einem Antibiotikum? Ja, nur durch dieses Antibiotikum. Man sagte auch zu mir irgendwie, also ich habe enormes Glück gehabt. Also normalerweise schlägt dieses Antibiotikum nicht so schnell an. Hm. Bist du denn sicher, dass du dir das hast im Krankenhaus geholt? Ja, also ich habe mit diesem Chefarzt, sag ich mal, vertraulich gesprochen. Er sagte auch irgendwie, dass dieses Problem in diesem Krankenhaus schon öfter aufgetreten wäre. Mhm. Hat er auch ganz unverblümt drüber gesprochen. Der sagte also, dieser Keim kann also nur im Krankenhaus entstehen. Darf normalerweise nicht, aber er entsteht. Mhm. Das ist ein ganz heikles Thema, überhaupt Keime und Krankenhaus. Ja, auf jeden Fall. Weil man als Patient dem natürlich vollkommen hilflos ausgeliefert ist. Ja, man weiß überhaupt nicht, unter Umständen ja sogar als Besucher, ne? Ja, eben. Ne? Als Besucher unter Umständen auch. Gerade als Besucher, weil das ist ja ein Kreislauf. Ich sag mal, man kommt als Besucher da rein, man schleppt das Ding in die Cafeteria rein, man schleppt was draußen, man schleppt Fahrstühle irgendwo und letztendlich dann kursiert das Ding überall, sag ich mal. Ne? Also du bist im Prinzip noch ganz gut weggekommen, ne? Auf jeden Fall, aber so gerade eben. Aber das heißt ganz gut weggekommen. Also ich habe seitdem, also das ist auch nachgewiesen, dass es halt auch durch diesen Keim kam. Also seit diesem Keim habe ich auch enorme Schwierigkeiten mit den Nieren. Das heißt, ich habe Nierenschmerzen. Ne, und es kam wohl irgendwie durch diesen Keim, weil wohl irgendwie durch Blutungsmangel oder was weiß ich, keine Ahnung, ich kenne mich da auch nicht so genau. Das heißt, da sind immer noch Nachwirkungen und du hast daran noch zu leiden und zu tragen. Ja. Weißt du, was mit den anderen Leuten, die in deinem Zimmer gelegen haben, was mit denen geworden ist? Ja, eine ältere Dame, ich will es nicht beschreien, aber eine ältere Dame, die lag auch da wegen einer grauen Star-Operation und die ist zwei Tage später mit den Füßen zuerst rausgetragen worden. Aber die lag doch nicht in deinem Zimmer. Die lag in dem Zimmer. Das war ja ein Quarantänezimmer. Wir lagen mit vier Mann auf dem Zimmer und das wurde ja komplett abgeriegelt. Moment, da liegt doch keine Frau mit in dem Zimmer, wo du auch liegst. Da liegt doch keine Frau auch in dem Zimmer, in dem du liegst. Doch. Es kam hinter so eine spanische Wand vor meinem Bett. Ja, also sie musste auf diesem Zimmer gelegt werden, weil sie auch mit diesem Keim infiziert war. Achso, die lag nicht von Anfang an in deinem Zimmer. Nein. Achso, jetzt verstehe ich. Also so geht es natürlich dann auch nicht. Aber es kam so eine spanische Wand vor meinem Bett, dass ich halt auch nicht rübergucken konnte. Und wenn halt irgendwelche Untersuchungen waren, habe ich auch davon nichts mitgekriegt. Unartig. Also in der Tat ein Thema, was bestimmt die Krankenhäuser immer mehr beschäftigen wird, wenn man dem Glauben schenken kann, was man so liest. Und ein großes Problem für die Krankenhaushygiene auch darstellt. Ja, auf jeden Fall. Gibt es denn jetzt so Schadenersatzüberlegungen? Hast du mit einem Anwalt mal geredet? Ja, ich werde gucken, dass ich jetzt, ich habe schon einen Rechtsanwalt konsultiert, aber das Problem ist auch, Krankenhäuser und da hängt ja ein ganzer Rattenschwanz an Rechtsanwälten dran irgendwo. Und die werden ich wahrscheinlich lang und breit machen irgendwo, da werde ich wohl keine Schnitte gegen haben. Also ich muss dann halt noch abwägen. Ja, dann noch versuchen. Ich finde, das muss man immer alles ausprobieren und versuchen. Ja. Aber es geht bergauf bei dir. Die Augen sind auch wieder in Ordnung. Ja, also soweit. Und wir hoffen, dass die letzten Nachwirkungen da auch irgendwie bald aufhören. Alles Gute. Jürgen. Ja. Autogrammkarte, wäre ganz geil. Wäre ganz geil, da rufen wir dich gleich nochmal an wegen der Adresse. Okay, danke. Okay. Tschüss, Thorsten. Tschüss. Moritz, 18 Jahre, guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Hallo Moritz, was ist dein Thema? Mein Thema ist, meine Mutter war starke Alkoholikerin in meiner Kindheit, hat aufgehört zwischendrin, dadurch, dass ihr Körper kaputt war oder mehr oder weniger wahrscheinlich noch ist. Und jetzt fängt sie wieder an zu trinken, aber eben nicht so, wie sie es früher gemacht hat, sondern jetzt ist sie aggressiv mir gegenüber, versucht mich zu schlagen, was sie natürlich nicht kann, dadurch, dass sie besoffen ist. Mhm. Wie viele Jahre war sie trocken, kann man das sagen? Zwei Jahre bloß. Das von davor wahrscheinlich über 8 Jahren, ich weiß gar nicht, also ich kenne sie nur als Alkoholikerin. Bist du sicher, dass sie in den 2 Jahren nichts getrunken hat? Also absolut nichts, das weiß ich. Da war sie immer so stolz, dass sie nichts getrunken hat. Und wie kam es denn dann, dass es wieder umkippte? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also es ist so, dass wir hier in einer ziemlich beschissenen Situation wohnen, was Nachbarn und Umgebung betrifft. Und es reicht bei meiner Mutter wirklich schon, wenn unser Hausmeister nur sie unfreundlich grüßt, dass sie das gleich falsch versteht. Und ich kann mir nur denken, dass es durch irgendeine ganz schlechte Situation gekommen ist und jetzt trinkt sie also wirklich dermaßen abartig und vor allem... Lebst du alleine mit ihr? Ja, leider. Und du sagst, sie trinkt abartig. Was heißt das genau? Wie viel trinkt sie? Was trinkt sie? Sie trinkt, also es ist so, dass sie wirklich Schnaps, Bier, Wein, Sekt, alles auf einmal in sich reinschüttet. Und zwar, also ich habe es ab und zu geschafft, wenn ich vor ihr aufgestanden bin, sie vom Trinken abzuhalten und dann habe ich es geschafft, dass sie monatelang nichts mehr trinkt und dann hat sie irgendwann wieder angefangen. Und es geht nicht, weil sie jetzt wirklich gezielt vor mir aufsteht, um sich zu betrinken oder sie ist jetzt zum Beispiel schon seit 3 Tagen weg und sie geht manchmal weg, sie meldet sich nicht, gar nichts, ist einfach weg. Und wo ist sie denn? Betrunken. Was? Wo schläft sie denn dann? Wo ist sie? Ja, sie hat so einen komischen Freund, ich weiß auch nicht, den von dem erzählt sie ihm immer, dass sie ihn nicht gut findet und überhaupt eigentlich... Aber bei dem hängt sie ab dann? Ja, es scheint so, ja. Wie finanziert sie sich denn oder ihr euch? Wir haben absolut kein Geld eben, deshalb. Mhm. Ich arbeite jetzt, also ich hätte eigentlich schon früher anfangen sollen zu arbeiten, ich bin mit der Schule fertig, habe heute erst angefangen zu arbeiten, deshalb weiß ich, dass jetzt... Also, dass ich mein eigenes Geld jetzt verdiene. Was heißt denn arbeiten? Machst du eine Ausbildung oder Jobs? Ja, nee, Ferien, also Zwischenjob, Zeitarbeitsjob bis zu meinem Zivildienst, der anfängt. Kannst du mal so eine Menge nennen, die sie vertilgt am Tag? Am Tag? Also, Bier kann ich nicht zählen. Zwei, drei Flaschen Sekt, Flaschen Apfelwein, Flasche Wein. Eine ganze Menge von diesen Unterberg-Schnaps. Also Alkoholiker der schlimmsten Kategorie. Ja, absolut. Sieht sie sich selbst als Alkoholikerin? Oder quatscht sie irgend so ein dummes Zeug, ich kann aufhören und ich hab's im Griff? Ja, sie sagt mir, sie würde gerne aufhören und sie mag das alles nicht, aber sie kann... ich weiß es nicht. Warum unternimmt sie nichts? Warum geht sie nicht in eine Klinik? Warum macht sie keine Entziehung? Geht nicht. Irgendwie macht sie nicht. Ich kann ihr sagen, was ich will und sie macht's nicht. Ja, aber hast du eine Ahnung, warum? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Sie sagt, es ist alles so schlecht hier und so schlimm und erzählt mir mal, dass sie schon so und so viele Mordversuche hinter sich hat, aber was eigentlich kann ich mir auch nicht denken. Selbstmordversuche? Ja, aber das kann ich mir nicht denken, weil also das so... Wie alt ist deine Mutter? 52. 52. War sie früher berufstätig? Ja, selbstständig. Und dann wurde sie rausgeschmissen aus dem Laden. Habt ihr finanziell auch Sorgen, Schulden? Nee, zum Glück nicht, aber wir leben von der Sozialhilfe und es reicht absolut nicht für hier uns beide. Was ist mit deinem Vater? Mein Vater, den kenne ich so gut wie... Also ich kenne ihn schon, aber der hilft uns nicht. Das ist absoluter Weltkrieg zwischen meinen Eltern. Hast du ihr denn mal irgendwie versucht, sie irgendwo, wenn sie schon nicht in eine Klinik geht, in einer Entzugskur, dass sie zu den anonymen Alkoholikern geht zum Beispiel? Nein, das macht sie alles nicht. Sie hält das alles für Schwachsinn, ich weiß nicht. Wie verhältst du dich ihr gegenüber denn? Versuchst du ihr zu helfen? Tröstest du sie? Beschimpfst du sie oder was machst du? Ich versuche natürlich am Anfang ruhig zu bleiben, aber dadurch, dass ich... Sie hat meine ganze Kindheit dadurch. Ich erinnere mich einfach zu krass daran, wie es häufig vorgekommen ist, dass sie in der Kindheit kamen Freunde von mir, wir wohnen hier direkt am Sportplatz, kamen rein und sagen, ja hier, deine Mutter liegt draußen blutend im Hof, weil sie umgekippt ist. Und an sowas erinnere ich mich einfach und ich will sowas nicht wieder haben. Und deshalb bin ich völlig fassungslos, dass sie wieder trinkt. Meine Frage war aber, wie du dich so ihr aktuell gegenüber verhältst. Ja, versuchst du einfühlsam zu sein? Oder? Erstmal will ich natürlich hören, was sie sagt. Und sie sagt meistens nichts, sie sagt gar nichts, auch auf jede Frage. Und dann irgendwie kommt also meistens total zusammenhangsloses Gerede. Und das, also ich fange am Anfang ruhig und dann irgendwann kann ich mich nicht mehr halten, dann werde ich natürlich auch sauer. Was sagst du denn? Sagst du ihr ins Gesicht hier, Mutti, du bist eine hoffnungslos im Moment abhängige Alkoholikerin? Sagst du ihr das? Ja, ich sag ihr, dass sie so nicht meine Mutter ist, dass sie so absolut nutzlos ist. Und das nutzt alles nichts. Das nutzt nichts. Mhm. Ich weiß es nicht, ich kann nichts mehr. Es klappt gar nichts mehr. Es ist ganz schlimm bei Alkoholikern. Ich glaube, dass man mit Alkoholikern sehr, sehr rabiat umgehen muss. Ich weiß, wenn ich Bekannten oder guten Freunden erzählt habe, wie ich meiner Mutter teilweise dieses zwischenzeitliche Trinken abgewöhnt habe, dass die mich für verrückt erklärt haben. Wie hast du es ihr abgewöhnt? Ja, ich bin eben vor ihr aufgestanden, habe sie festgehalten und dadurch, dass ihr so schlecht ging, hat sie die ganze Wohnung vollgespuckt. Und trotzdem, es war mir völlig egal. Weißt du, was ich auch glaube? Das ist ja ehrenwert, was du da machst, Moritz, vor allen Dingen mit deinen 18 Jahren. Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist. Ich glaube, dass du einen Alkoholiker, in dem Fall jetzt deine Mutter, wirklich ganz rücksichtslos in die Gosse musst fallen lassen, damit sie das selbst kapiert, was mit ihr los ist. Damit sie selbst die Initiative ergreift und den Willen entwickelt, irgendwo hinzugehen. Jede Hilfe, wenn die noch so gut gemeint ist, ist, glaube ich, kontraproduktiv in so einem Fall. Aber ich habe gerade gedacht, während du das so erzählt hast, vielleicht ist es das Allerbeste, wenn der Moritz da ausziehen würde. Ja, das kann ich nicht. Warum nicht? Wenn du jobbst, kannst du dir irgendein Zimmer nehmen. Ja. Und die ganz alleine lässt. Ich weiß, das ist ganz schlimm, wenn die eigene Mutter betroffen ist. Aber die muss einfach kapieren, dass sie sich vollkommen ruiniert, dass sie krank ist, dass es nur einen Weg gibt, entweder Klinik oder auf jeden Fall erstmal anonyme Alkoholiker. Ich bin mir sicher, dass sie das weiß und dass sie... Nee, die weiß das nicht richtig. Sie sagt mir doch ständig, sie findet es nicht gut und sie kann nicht aufhören. Und dann ist der Leidensdruck noch nicht groß genug. Vielleicht wäre das sogar so ein positiv-negativer Schock für sie, wenn du weggehen würdest. Wenn du sagst, ich kann es nicht mehr ertragen, ich will dich so nicht haben, ich will erst zu dir wieder Kontakt haben, wenn ich sehe, dass du an deinem Leben etwas änderst. Ich kann nicht mehr, du hast meine Kindheit zerstört und ich will nicht, dass du mir meine Jugend das auch noch kaputt machst. Das habe ich hier alles schon gesagt. Ja, aber sie nimmt es nicht ernst, weil du doch da bist und ihr immer wieder hilfst. Ja, die Sache ist nur, sie trinkt nicht, wenn ich da bin. Und sobald ich zum Beispiel in Ferien fahre, ich bin jetzt neulich in Ferien gefahren, da hat sie nämlich wieder angefangen. Das ist mir gerade jetzt eingefallen, wann sie angefangen hat. Ja, wie schlimm, umso schlimmer. Am ersten Tag, wo ich weg war, war sie besoffen. An meinem 18. Geburtstag dann, genau. Moritz, es gibt, soweit ich weiß, vor den anonymen Alkoholikern auch so Nebengruppierungen, nämlich wo sich Angehörige oder auch Kinder von Alkoholikern treffen. Hast du mal überlegt, in so eine Gruppe zu gehen? Ich würde dir das so... Davon wusste ich gar nichts. Würde ich dir dringend raten, weil du damit Leuten zusammen bist, die wirklich genau die gleiche Scheiße am Hals haben wie du und sicher ein guter Erfahrungsaustausch stattfindet. Du kannst gleich mit meiner Psychologin nochmal reden, die kann dir entsprechende Telefonnummern in deiner Umgebung geben. Ja, das wäre nett. Ich glaube, du musst irgendwie jetzt eine klare und harte Initiative ergreifen, sonst ist das immer derselbe Kreislauf und immer das gleiche Ritual. Ja, aber das trifft mich auch ganz schön selber, wenn ich zu meiner Mutter so hart bin. Also natürlich, klar. Aber letztendlich ist es ja für einen guten Zweck, Moritz. Diese Härte soll ja bewirken, dass sie ihr Leben rettet. Ja. Nur deshalb, du bist ja nicht hart zu ihr, um ihr weh zu tun, um sie zu verletzen. Darum geht es ja gar nicht. Ja. Das soll ja nur eine Schockwirkung auslösen bei ihr. Pass auf, leg mal auf und die Elke ruft dich, sie telefoniert gerade, sehe ich, aber sie wird dich im Laufe der nächsten 10 Minuten zurückrufen. Ja. Okay? Ja. Alles okay. Gute. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. So, jetzt haben wir 1.37 Uhr. 13 Sekunden. Eine kleine Pause. Ist rum, 1.38 Uhr und 25 Sekunden. Hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der Live-Telefon-Talkshow Domian. Und heute Nacht könnt ihr euch bei mir melden. Ihr könnt hier anrufen und mit mir telefonieren, wenn ihr mit mir telefonieren wollt, über welches Thema auch immer. Heute bestimmt ihr die Themen. Wir können uns über alles unterhalten, was ihr wollt. Morgen haben wir wieder eine Themennacht. Und morgen heißt unser Thema Sex und Liebe im Knast. Da bin ich sehr gespannt. Sex und Liebe im Knast, was ihr mir da alles werdet erzählen können. Sex und Liebe im Knast. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Beide Nummern sind kostenfrei. Anton ist jetzt dran, 19 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo Domian. Hallo Anton. Also mein Problem ist mein Bruder. Und zwar habe ich vor 2 Jahren von ihm eine Niere gespendet gekriegt. Und jetzt setzt er mich damit ziemlich unter Druck. Wie alt ist er? Er ist 21. Und er setzt dich jetzt damit unter Druck? Inwiefern? Ja, ich wohne in München, da war gerade die Wiesn. Und dann, also ich... Also Oktoberfest? Ja, genau. Das Banalste sind dann halt dauernd solche Kommentare wie, ja, wegen dir kann ich nichts trinken und so. Aber das ist jetzt nicht so das Wahre. Also nur solche Kommentare halt ständig. Also das höre ich immer. Wie kam es denn überhaupt zu dieser Nierentransplantation? Ja, ich bin schon seit Kind an krank. Also ich habe da so keine richtig ausgebildeten Nieren gehabt. Und ich habe mein Leben lang an der Dialyse verbracht. Und mit 17 habe ich es halt dann gespendet gekriegt von meinem Bruder. Wie war denn das damals? Seid ihr die beiden einzigen Kinder eurer Eltern? Oder gibt's ja. Ja. Lebt ihr beide im Moment auch noch zu Hause? Nee, wir wohnen jetzt getrennt von meinen Eltern, beide zusammen aber noch. Also du lebst mit deinem Bruder zusammen? Ja, genau. Aha. Wie kommt das, dass ihr von den Eltern getrennt seid, aber dann zusammenlebt? Ja, wir haben beide eigentlich gar keinen Kontakt zu meinen Eltern, weil meine Eltern, also meine Mutter ist Alkoholikerin, mein Vater, der schlägt mich und mein Bruder. Also schlechte Familienverhältnisse und ihr habt euch dann selbstständig gemacht quasi. Ja, genau. Machst du beruflich was? Nee, ich bin nun zurzeit arbeitslos. Und dein Bruder? Mein Bruder, der arbeitet jetzt als Bäcker im Moment. Also der heißt, er ist einen halben Tag daheim. Heißt das, dass er auch das Geld quasi nach Hause bringt? Ja, genau. Also ihr lebt von dem Geld deines Bruders? Ja, genau. Du kriegst ein bisschen Beihilfe wahrscheinlich irgendwie? Ja, nur 250 Mark Kindergeld. Ja. Wie war denn das damals, als er die Niere dir gespendet hat? Da erinnerst du dich ja wahrscheinlich gut dran. Ja. War das... musstest du so ein bisschen Druck auf ihn ausüben oder ihr, deine Eltern und du? Oder hat er es ganz freiwillig gesagt? Er sagt, du bist mein Bruder, für dich mache ich das. Nee, er hat es so mehr oder weniger freiwillig gemacht. Also es ging mir immer schlechter. Und blieb mir nichts anderes übrig, als irgendwo eine Niere herzukriegen. Und dann hat mein Bruder so mehr oder weniger gesagt, ja okay, ich gebe dir meine. Also auch nicht so mit großer Euphorie, auch nicht gerade? Nee, auch nicht. Aber er hat es schon gemacht, freiwillig. War das so, wenn das nicht passiert wäre, wärst du unter Umständen gestorben oder warst du so dramatisch? Also noch nicht ganz so dramatisch, aber es ging auf dem besten Wege dorthin. Und die Operation hat gut geklappt? Ja, das ist also... Dein Körper hat die Niere angenommen? Ja, ja. Und du lebst ganz gut damit? Also gesundheitlich kann ich mich eigentlich gar nicht beschweren. Du höre ich ja immer wieder, wenn man das so liest, bin da kein Fachmann, ich weiß es nicht, aber ich lese das immer so, dass man eigentlich mit einer gesunden Niere ganz normal leben kann. Das heißt, dass man sich da auch schon mal ein Bier zischen kann. Ja, eins, aber... Aber man kann sich nicht betrinken? Nee, das geht nicht. Also es wird davon auch abgeraten. Also ich darf keinen Alkohol trinken und möglichst nicht rauchen oder so. Also es geht schon ab und zu, halt nicht übertreiben. Mein Bruder, ja, der verkraftet es anscheinend irgendwie. Aber er kann eigentlich auch normal leben. Er kann eigentlich sich nur nicht beim Oktoberfest zuknallen. Ja, genau. Ja, jetzt genau, abgesehen jetzt von dem Vorwurf mit dem Oktoberfest, wie macht er dir denn sonst das Leben schwer? Also, jetzt mal abgesehen davon, dass ich halt von ihm auch lebe, was weiß ich, das sind so kleine Sachen. Er hat auch Schmerzen zum Beispiel, wegen mir. Ich habe keine, er hat welche. Er hat Rückenschmerzen oder? Ja, da wo halt die Niere jetzt fehlt, da hat er halt Schmerzen in dem Bereich. Wie kommt das? Das weiß ich nicht. Also, er ist auch öfter beim Arzt gewesen oder so, aber die sagen, das ist normal. Also, bei ihm hat es eigentlich genauso gut hingehauen wie bei mir. Also, die Niere zu entfernen, aber er hat halt immer noch Schmerzen in der Gegend. Deswegen hat er mir auch schon vor 2 Wochen, wollte er mir halt meine Niere wieder rausprügeln, hat er gemeint. Ja, das bin ich ziemlich fertig. Das glaube ich. Hast du ihm dann danach auch richtig gedankt und ihm auch das gezeigt? Ja, klar. Weil das ist ja nun doch schon eine ganz tolle Sache, was er da gemacht hat. Ne? Ich war der glücklichste Mensch auf der Welt. Hast du ihm das auch richtig so gezeigt? Ja, sicherlich. Alles. Wann schlug das denn so um bei ihm? Also vor 3 Monaten etwa. Erst? Ja, warum? Es war recht spät. Ich weiß es nicht. Also er hat seitdem eine neue Freundin. Wir zwei sind es nicht so ganz koscher, aber ich möchte jetzt hier niemanden beschuldigen oder so. Du denkst, die Freundin steckt vielleicht dahinter? Es könnte sein, aber ich weiß es nicht. Hast du ihn mal so ganz offen darauf angesprochen und hast gesagt, dass dir das so schwer fällt, damit umzugehen? Und du kannst ja nichts dafür, du kannst ihm ja nur immer wieder danken, aber du kannst ja jetzt auch nichts verändern. Ich versuche alles, um mit ihm irgendwie einigermaßen normal über dieses Thema zu reden, aber er blockt da ziemlich ab, also es ist also echt schwer. Ich meine, dass du nicht auch so eine Schreierei anfängst, sondern auch versuchst, so wie du mit mir jetzt redest, so auch mit ihm zu reden. Und es funktioniert nicht. Also ich bin, glaube ich, echt ein vernünftiger Mensch, mit mir kann man gut reden. Aber bei ihm artet das halt sofort in eine Schreierei aus. Ich schreie dann nicht gleich zurück oder so, aber es ist wirklich tierisch schwer, mit ihm irgendwie darüber zu reden. Du hast den Eindruck, dass es zunimmt, die Spannung? Im Moment geht's wieder einigermaßen, aber es kann jederzeit wieder passieren. Das ist natürlich ganz schwierig, weil man ihn jetzt, ich weiß ja gar nicht, was in ihm los ist. Und du weißt es letztendlich auch nicht. Ja. Und wenn er sich auch einem vernünftigen Gespräch verschließt, dir gegenüber, es ist ganz, ganz kompliziert, da was zu verändern. Verändern könnte man vielleicht, das frage ich dich jetzt erstmal, indem man die Wohnsituation entzerrt, Siehst du irgendeine Möglichkeit, dass du auf eigene Füße kommst, dass du eine eigene Wohnung oder ein Zimmer irgendwo bekommst? Also im Moment überhaupt nicht, nee. Weil das wär, glaube ich, schon sehr hilfreich. Ja, glaube ich auch. Du hast keine Arbeit, hast du irgendwas gelernt? Ja, ich bin Kinderpfleger. Du bist Kinderpfleger? Ja. Abgeschlossene Ausbildung? Ja. Und hast du schon mal gearbeitet in dem Beruf? Nee, noch nicht. Mhm. Bewirbst du dich? Ja, klar. Mhm. Aber es ist ziemlich schwierig jetzt da, wenn man sich vorstellt, wie viele Kinderpfleger hier in München immer abgehen. Also du könntest aufgrund auch deiner Krankheit oder auch nicht mehr Krankheit, kannst du diesen Beruf ausüben, das geht. Ja, ja, das war kein Problem. Mhm. Würdest du denn auch in einen anderen Beruf gehen, wenn oder einen anderen Job machen? Also ich bewerbe mich jetzt nicht nur als Kinderpfleger, ich bewerbe mich echt auch als Kassierer, Lagerist, alles mögliche, Zeitfirma, alles. Ich habe echt schon alles versucht, aber das ist gar nicht, echt nicht einfach für mich. Wie schade, weil ich glaube, das würde sicher vieles erstmal ein bisschen entkrampfen, wenn ihr nicht so zusammenhängen würdet. Mhm. Und vor allen Dingen, wenn er nicht noch das Gefühl haben müsste, dass er dich mitfinanziert im Moment. Ja, kannst du denn nicht zumindest so ein paar kleine Jobs annehmen, weiß ich jetzt eigentlich, Zeitung austragen oder irgendwas? Dass also vom Arbeitsamt her ist es mir verboten, jetzt da einen Nebenjob auszuführen. Ach so, ja. Aber, also ich meine, probiert habe ich echt alles, jetzt auch vom Sozialamt her kriege ich nichts, kein Geld. Also diese Bewerbungen laufen im Moment, da kann man hoffen, dass sich da was tut, aber es kann auch eine ganze Weile dauern. Mhm. Ne? So ist es. Ja. Gibt es in eurem Umfeld einen Menschen, den ihr beide richtig gut findet, den ihr beide respektiert, einen Onkel, einen Bekannten? Ja, einen Freund, also einen guten Freund von uns beiden. Ist der ein bisschen älter als ihr? Nee, der ist so mittendrin, 20 ist er genau. Mhm. Den respektierst du sehr und deinen Bruder auch? Ja. Was hältst du denn davon, wenn ihr drei euch mal zusammensetzt und ihr euch ihm anvertraut und ihr mal versucht, zu dritt darüber zu reden? Also geredet mit ihm persönlich habe ich jetzt ja schon öfter, aber dritt habe ich es jetzt noch nicht probiert. Vielleicht wäre das eine Chance. Vielleicht öffnet dein Bruder sich dann auch ein bisschen mehr, wenn da jemand bei ist, den er auch sehr ernst nimmt. Also ich weiß nur, dass er auch ziemlich aggressiv jetzt auf meine Freunde, also auf unsere Freunde, wir haben so einen teils Freundeskreis gemischt, dass er da auch sehr aggressiv drauf reagiert. Wer jetzt? Also mein Bruder reagiert sehr, sehr aggressiv auch auf diesen Freund. Ich habe auch schon sieben gemeint, red halt mal mit ihm darüber. Dann geht's natürlich nicht. Mhm. Dann geht's nicht. Würde denn dein Bruder sich darauf einlassen, dass ihr zusammen mal zu einer Beratungsstelle geht? Also probiert habe ich es jetzt noch nicht, aber ich habe schon meine Gedanken darüber gemacht, dass wir da irgendwo hingehen. Vielleicht wäre das eine Möglichkeit, dass ihr zu einem ganz Fremden gehen würdet, so wie du dich jetzt hier auch an mich hast gewendet. Aber da muss er natürlich mitmachen wollen, ne? sonst funktioniert das nicht. Mhm. Also sonst habe ich da keine Idee, wenn er so zumacht. Also du kannst im Moment nicht raus, das wäre das Allerbeste. Ihr müsstet eigentlich reden, ihr müsstet mit einer relativ neutralen Person darüber sprechen. Oder mit einer älteren Person vielleicht auch, die ihr beide sehr respektiert. Es gibt keinen Lehrer, ne, aus früheren Zeiten, den ihr beide kennt. Versucht doch mal vorzutasten mit dieser Beratung, dass ihr zusammen in eine Art Familienberatung geht. Mhm. Ob er das mitmacht. Mhm. Dann würde ich dich gerne auch nochmal mit meiner Psychologin verbinden, dass die dir noch so einen Tipp geben kann, wo in München, wie man das da organisiert, wo vielleicht sowas ist. Ja, sehr gerne. Sollen wir es mal machen? Dann leg du auch mal auf, Anton, und wir rufen dich gleich nochmal an. Elke ruft dich an. Ja, vielen Dank. Okay, alles Gute. Danke. Tschüss, Anton. Ciao. Silvia, 27 Jahre, guten Morgen. Ja, hallo, Domian. Silvia. Habe ich folgendes Problem. Ja. Es geht um meine Schwester, die ist 13 und nimmt Drogen. Welche Drogen nimmt sie? Sie raucht Gras. Und ich habe so da keine Ahnung von, aber ich meine, das reicht auch schon. In welchen Mengen raucht sie denn Gras? Also 2-3 Joints am Tag raucht sie schon. Schon? Mhm. Ja. Wie kriegst du oder ihr das mit? Also sie war einen Tag bei mir gewesen und fragte mich, ob ich was zu rauchen hätte. Mhm. Und dann sag ich zu ihr, ja, da vorne liegt eine Schachtel, kannst du dir eine nehmen? Mhm. Und dann sagte sie, nein, sowas will ich nicht. Ich so, was willst du denn? Ja, Drogen. Ich so, aber nicht bei mir, du bist 13 Jahre alt. Na, Drogen sagen die wahrscheinlich nicht so, die Leute, die Gras konsumieren. Die werden nicht sagen, ich will Drogen. Ja doch, die hat schon gesagt. Drogen. Die hat das Wort Drogen gebraucht? Ja. Das wundert mich aber jetzt. Mhm. Sie nimmt auch Pillen. Mhm. Sie trinkt Alkohol, also nicht leichte Sachen, Wodka, Korn, alles pur. Mit 13 Jahren alles? Ja. Pillen, heißt das Ecstasy? Ja, genau. Mhm. Also Ecstasy, Gras, Haschisch Und Alkohol. Ja. Was macht das Mädchen an sich? Ist die, die ist so wahrscheinlich eine Schülerin, oder? Ja, sicher. Und wie läuft sie in der Schule? Nicht sehr gut. Mhm. Welche Klasse ist sie? In der 7. Mhm. Sie lebt bei deinen Eltern? Ja. Mhm. Du nicht mehr? Nein. Nee. Was sagen denn die Eltern? Ich kann mit meinen Eltern noch nicht drüber reden, weil meine Mutter glaubt mir nicht. Mein Stiefvater ist Alkoholiker. Auch? Mhm. Und so mit Jugendamt habe ich mich schon dran gewandt. Die wollen Beweise. Wieso kriegst du das mit und deine Mutter nicht? Na, weil meine Schwester ziemlich oft bei mir ist. Mhm. Dann erzählt sie mir das auch. Und ich sage ihr, lass die Finger von diesen falschen Leuten. Mhm. Such dir vernünftige Freunde und sagt sie nur, das ist mein Leben. Mhm. Aber wenn sie bei dir oft ist und sie dir das erzählt, das heißt doch schon mal, dass sie zu dir Vertrauen hat. Ja. Ne? Also mehr vielleicht als zu deiner Mutter. Ja, auf jeden Der Fall. Der Mutter spielt sie was vor. Ja. Mhm. Das heißt, du könntest Einfluss auf sie ausüben. Natürlich nicht, indem du mit der Holzhammer-Methode und mit dem drohenden moralischen Zeigefinger der älteren Schwester da ankommst. Such dir bessere Leute. Das ist provokant. Ja. Hätte mich auch angenervt als 13-Jähriger, wenn mir jemand älter gesagt hat, such dir bessere Leute aus. So kannst du es nicht machen. Ja, du musst die irgendwie versuchen zu packen, dass sie ihr Leben kaputt macht, wenn sie zu sehr viel Drogen konsumiert. Du kannst ihr ja, das sage ich jetzt mal, das darf ich eigentlich gar nicht sagen, du kannst ihr ja vielleicht mal sagen, ja, ab und zu mal ein Joint ist ja vielleicht nicht so schlimm. Weißt du, du darfst nicht so eine Radikalhaltung einnehmen ihr gegenüber, aber eine Haltung, dass sie dich wirklich ernst nimmt in deiner Argumentation. Und das soll ja bewirken, dass sie aus diesem ganzen Sumpf rauskommt. Indem, du musst ihr erstmal ein bisschen näher kommen, an sie rangehen, rauch doch mal so ein Ding mit ihr. Nee. Ja, ich versuche jetzt nur, du musst Vertrauen gewinnen, das ist das Wichtige erstmal. Und dann musst du sie bereden und dann musst du sehen, dann musst du mit ihr sprechen und ihr vielleicht auch mal mit ihr mal über die Zukunft nachdenken. Die hat ja bestimmt auch Wünsche und Träume und mach ihr klar, dass sie das alles in der Pfeife rauchen kann, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn sie so weitermacht. Hey, größter Wunsch ist, sie will von zu Hause weg. Mhm. Und wenn es ein Heim ist, das wäre ihr egal, nur von zu Hause weg. Ah, also muss auch ein großer Druck sein, dass sie auch zu Hause wirklich sehr unglücklich ist. Ja, vielleicht ist das eben auch ein Grund, dass sie halt in diese Bahn kippt. Könnte sie bei dir nicht wohnen? Ne, den Platz haben wir leider nicht. Du bist verheiratet, hast einen Freund? Ja, ich bin verheiratet, ja. Mhm. Also es wäre keine Möglichkeit, dass ihr eine große Wohnung nimmt und sie mit einzieht. Deswegen. Ja, hatten wir auch schon vor, aber... Wäre vielleicht nicht der allerschlechteste Plan. Also wenn sie jetzt in ein Heim geht, wer weiß, mit welchen Leuten sie da wieder zusammenkommt. Ja, bloß was passiert, wenn ich sie zu mir nehme? Was passiert mit meiner Mutter? Die lässt sie garantiert polizeilich hier rausholen. Naja, das muss man dann halt mit dem Jugendamt alles klären. Sie ist ja nur auch schon 13 Jahre. Und wenn der Vater Alkoholiker ist, und da gibt es ja dann nur Mittel und Wege, auch wenn sie das gerne möchte, dass da was in Bewegung gerät. Ich finde, dass du versuchen solltest, nutze die Chance, dass sie doch so viel Vertrauen zu dir hat. Und komm ihr, ich wiederhole das nochmal, nicht so mit der moralischen Holzhammer-Methode, sondern komm ihr ein bisschen näher. Hilf dem Mädchen, die hat Hilfe nötig. Und wenn du es nicht alleine schaffst, dann geh du mal alleine zu einer Drogenberatungsstelle und lass dich da von Fachleuten beraten, wie man mit Leuten gezielt umgeht, so aus dem nahen Kreis, die drohen abzurutschen. Ich bin auch kein Fachmann, aber das wäre vielleicht eine Überlegung, dass du wirklich zuallererst demnächst mal irgendwo dir einen Termin geben lässt, du alleine. Und die können dir vielleicht über Tipps geben, wie du sie eventuell auch dahin mitlocken könntest. Mhm. Das muss man jetzt alles sehr, sehr fein einfädeln, das Ganze. Nur mit Beschimpfen und Warnen erreichst du da überhaupt gar nichts. Nee, nicht. Beschimpfen, so tue ich sie nicht. Ich will ihr auch helfen. Ich meine, das ist meine Schwester, ich liebe die. Mhm. Und wenn ihr es einrichten könntet und du sie zu... Wie kommt sie mit deinem Mann klar? Nicht besonders gut. Auch nicht, das ist natürlich auch wieder... Oder dass sie vielleicht wirklich in so eine betreute Wohngemeinschaft, es gibt ja so betreutes Wohnen, dass sie da irgendwo reinkommt. Aber wenn sie den Wunsch hat, von zu Hause wegzukommen, würde ich das sehr, sehr ernst nehmen. Und die Signale, dass sie so viel Drogen nimmt, das sind schlecht. Das ist ein Hilferuf. Ja, wirklich. Mhm. Das heißt, im Prinzip muss das Mädchen da raus, aus der Lebenssituation. Und in geordnete Bahnen. Und da muss man mit ihr zusammen beraten, was das Klügste und Schönste für sie auch ist. Ja. Und dann halt auch natürlich zusammen mit dem Jugendamt, dass die Mutter da keinen Terz macht. Ja, das wird sie auf jeden Fall machen. Geh du jetzt erstmal als nächstes in den nächsten Tagen zu einer Drogenberatungsstelle. Ja. Das finde ich erstmal ganz wichtig. Dann überleg mal, ob du vielleicht mit ihr zusammen mal zum Jugendamt gehst. Und dass ihr da vielleicht mit der einen oder anderen Beamtin oder Beamten mal gemeinsam sprecht, wie man die Situation am besten lösen könnte. Es war auch schon mal eine Familienhilfe bei bei meinen Eltern mit in der Familie. Aber es ist dann auch so ausgeartet, dass meine Schwester hat die Familienhilfe beleidigt, dass sie dann auch gesagt hat, ich komme nicht mehr, es bringt nichts mit dem Kind zu arbeiten. Das Kind will da raus. Ja. Das höre ich jetzt schon. Die fühlt sich ja unwohl. Das ist auch schon ganz oft gewesen. Dann stand sie mit kompletten Klamotten bei mir vor der Tür und hat sie bei uns geschlafen. Silvia, unternimm ganz schnell was. Ich glaube, da ist Hilfe sehr, sehr dringend angebracht. Mach ich. Drogenberatung, Jugendamt. Alles klar. Einfädeln. Alles Gute, viel Glück euch. Darf ich dich noch was anderes fragen? Ja, bitte. Du hattest in deiner Sendung mal den Mike, dem es so dreckig ging. Ja, im Moment, ich weiß, gut, dass du mich darauf ansprichst, weil wir viele Anfragen haben. Im Moment gibt es für uns keine Möglichkeit, an ihn heranzukommen. Die Nummern, die wir haben, sind nicht, es geht niemand ans Telefon. Wir versuchen das weiter und wenn irgendwas ganz Konkretes herauskommt, werde ich euch natürlich informieren. Im Moment kann ich leider überhaupt gar nichts sagen. Schade. Wir wollen hoffen, dass da nicht eine negative Entwicklung eingetreten ist. Ja, das hoffen, glaube ich, viele Menschen. Ja. Darf ich noch jemanden grüßen? Na gut, einmal jetzt heute. Ich grüße ganz lieb meinen Mann, der gerade mit dem LKW unterwegs ist und dich jede Nacht hört, damit er wach bleibt. Ach, und wir grüßen mal einfach so von hier aus alle LKW-Fahrer herzlich. Okay. Ne? Tschüss, Silvia. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Renate, 30 Jahre. Hallo. Ja, hallo, Domian. Ich hoffe, ich darf ein bisschen bayerisch sprechen, ja. Bitte! Ich liebe Bayern, aber nur zu. Ich habe einen guten Slang drauf. Und zwar, darf ich dich duzen? Ja, ich duze sicher auch. Okay. Und zwar, du hast dich vorher gefragt, wie das passieren kann, trotz Kondom schwanger zu werden. Mhm. Ich habe den lebendigen Beweis hier. Du selbst, oder was? Ich, ja. Du, nein, du? Nicht ich selbst, sondern meine Tochter. Deine Tochter, ah ja. Meine Tochter. Also ich habe schon eine Tochter, ja. Die war 1,5 Jahre alt. Ja. Dann habe ich Pillenpause gemacht. Mhm. Und, tja, das war am Samstag, der Früh um 4 Uhr, hat man halt Lust gekriegt. Mhm. Und wenn ich meinen Eisprung habe, den spüre ich durch Seitenstecher. Mhm. Und dann haben wir gedacht, also nicht mehr lieber Kondom her, weil aufpassen, das weiß ich nicht. Also, zweites Kind war damals auch noch nicht geplant. Mhm. Und dann haben wir halt ein Kondom hergenommen. Mhm. Und, ja, nachdem das Ganze da vorbei war, hat halt er das Kondom entsorgt. Mhm. Dann kommt er wieder zurück und hat gemeint, also irgendwer kommt ihm das jetzt nicht ganz geheuer vor, irgendwer hat jetzt gemeint, dass das irgendwie ein Leck gehabt hat, das Kondom. Mhm. Ja, das kann natürlich sein. Ja, na, ich hab mir immer bloß keinen Schmarrn, gell, weil ich weiß nicht, hat man damals gelangt, ich war damals 24 Jahre. Mhm. Und am nächsten Tag, das war schon Nachmittag, so um 2, 3 umeinander, gehe auf Toiletten und ich habe das von der ersten Schwangerschaft noch so drinnen gehabt, dass ich immer geschaut habe, was ich hinterlassen habe, ob halt Blut oder irgendwas so dabei war in der Schwangerschaft und das habe ich halt einfach so drinnen gehabt und dann sehe ich da beim Klopapier so ein kleiner Fetzen, so ein kleiner roter Gummifetzen. Und das kann doch wohl nicht wahr sein. Hat das so ein Kondom? Da war das ein Stückchen Kondom? Ja, das war ungefähr so 2 Zentimeter lang. Ja, das muss er doch wirklich gemerkt haben, als er es dann entsorgt hat. Ja, es muss doch gerade zu. Selber wäre auch ein bisschen feucht, muss ich jetzt mal sagen. Ja. Also er war sich ja nicht mehr ganz sicher. Mhm. Er hat halt, der wollte mir halt dann beruhigen, nein, es wäre schon nichts gewesen sein und so. Ja, und nächsten Tag ist halt dann das passiert. Also ich bin aus allen Wolken gefallen. Dann habe ich einen Notdienst angerufen, wie lange man die Pille danach nehmen kann. Mhm. Jetzt waren sie die nicht sicher, 24 Stunden oder 48 Stunden, dann habe ich die Apotheken angerufen und zum Glück 48 Stunden. Mhm. Ja gut, dann bin ich sofort zur Apotheke gefahren, habe die 2 Pillen da geholt, das sind 2 Pillen. Ja. Dann habe ich die erste genommen, abends um 8 Uhr. Und die Tabletten, das war der Hammer. Also mir hat es geschleichelt, das war brutal. Ich habe gemeint, das geht da hin mit mir. Mhm. Und die zweite hätte ich am nächsten Tag, also nach 12 Stunden, in der Früh um 8 Uhr nehmen sollen. Hat alles nicht genutzt? Die habe ich nicht genommen, weil man nicht nochmal runter wollte. Ja, und ich, dann... Ich treibe jetzt ein bisschen, weil die Sendung gleich zu Ende ist. Ja. Ach ja, du bist schwanger geworden. Ja, freilich. Im Januar wird es 4 Jahre. Und jetzt wird sie 4 Jahre alt. Ja. Bereust du es? Nein, ich werde nie hergehen, nie. Ja, das ist...